Courage. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحديث 39 بعد 100 عن جابر رضوان الله عليه قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال لهم انه قد بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد اردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب اثاركم دياركم تكتب اثاركم رواه مسلم وفي رواية إن بكل خطوة درجة ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم وآثارهم أي خطاهم بنو سلمة أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد حتى يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحتى يكونوا في الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم يتلقوا من علمه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم مباشرة وإنما سألهم أولا هل صحيح أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال دياركم تكتب آثاركم أي بكل خطوة أي خطواتكم تكتب بكل خطوة تخطوها إلى المسجد فإن تكتب لكم ففي هذا الحديث دليل على أن مشي الإنسان إلى المسجد بكل خطوة يؤجر عليها وكذلك أن الإنسان يتثبت إذا نقل إليه كلام عن أحد من الناس وكذلك دليل على كثرة طرق الخير فمن كثرة طرق الخير اكثار الخطى الى المساجد يعني ما تحتاج ان تنتقل قرب المسجد وانما تستطيع ان تأتوا الى المسجد وبكل خطوة يخطوها واحدكم تكتب له وبكل خطوة يخطوها الى المسجد يكتب الله له بها درجة ويحط الله سبحانه وتعالى عنه بها خطيئة حديث 139 باي قويش حديث 136 جابر überliefert als der Salima Stamm sich in die Nähe der Moschee niederlassen wollte und der Prophet dies erfuhr sagte er ich habe davon erfahren dass ihr vorhabt näher an der Moschee zu sein. Sie sagten ja, o Gesandter Allahs, das wollen wir. Er sagte, Leute des Salima-Stammes, eure Fußabdrücke werden geschrieben in eurem Ort. Das bedeutet, das ist sozusagen Diyarakum tuktab atharukum. Das bedeutet, euer Ort Euer Ort, eure Fußabdrücke werden für euch gerechnet. In einer anderen Version, der Prophet sagte, gewiss erhöht euch jeder Schritt zur Moschee um eine Stufe. Und Al-Bukhari auch hat das von Anas überliefert. Banu Salima, diese Salima-Stamm, sind ein eine Familie von Al-Ansar, von den Leuten von Al-Madina. Und hier in dieser Überlieferung gibt es wirklich etwas Schönes. Und zwar, diese Leute, sie wollten näher zur Moschee sein, damit sie beim Propheten Muhammad s.a.w. lernen, damit sie mit ihm das Gebet verrichten, damit sie überhaupt näher an die Moschee sind. Der Prophet sagte ihnen, eure Häuser oder euer Ort, ihr könnt dort auch bleiben, weil eure Schritte in die Moschee vor euch angerechnet werden. Mit jedem Schritt wird man eine Rangstufe bekommen und mit jedem Schritt wird Allah subhanahu wa ta'ala eine Sünde löschen für diese Person, die diesen Schritt in die Moschee macht. Das heißt, ihr braucht nicht unbedingt in der Nähe der Moschee zu sein. Man kann in der Nähe der Moschee sich niederlassen, das ist kein Problem. Aber wenn man auch weit von der Moschee ist und da kommt man in die Moschee, dann bekommt man für jeden Schritt, was man macht, eine gute Tat geschrieben und für jeden Schritt eine Maße, eine Sünde, kleine Sünde wird gelöscht. In diesem Hadith auch gibt es so Schönes. Als der Prophet davon hörte, dass der Stamm von Salima sich neben der Moschee niederlassen will, der Prophet s.a.w. hat es nicht sofort Urteil gegeben. Erstmal hat er sich vergewissert, indem er die Leute gefragt hat, wollt ihr das wirklich machen? Haben sie gesagt, ja, o Gesandter Allahs. Dann hat er ihnen gesagt, diyarukum tuktab atharukum. Und in diesem Hadith auch gibt es, barakallahu fikum, den Beweis, dass mit jedem Schritt, was man in die Moschee macht, eine gute Tat geschrieben bekommt. Und es gibt auch den Beweis, dass die Methoden von Khair, das wird die Taten, die man, die guten Taten, die sind verschieden. Nicht nur beten und fasten, sondern auch Schritte in die Moscheen, die sind mit Ajr verbunden. Wa'an Abi al-Munzir Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu qal kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhum. وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية إن لك ما احتسبت الرمضاء الأرض التي فيها الحرب. هذا الحديث كذلك فيه طرق الخير أن طرق الخير كثيرة ومنها الذهاب إلى المسجد وكذلك الرجوع منها المسجد إذا احتسب الإنسان الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل بيته بعيد عن المسجد وكان يأتي إلى المسجد من بيته من بعد يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى قادما إلى المسجد وراجعا. فقال له بعض الناس أو قال له أبي قال له ليش ما تشتري حمار تركبه في الظلماء يعني في الليل في الظلام صلاة العشاء صلاة الصبح وفي الرمضاء في أيام الحر الشديد. فقال ما يسرني أن بيتي إلى جنب المسجد يعني أنا مسرور بأن بيتي بعيد من المسجد لأنه يكثر الخطاء إلى المسجد ويرجع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله وقال إن له ما احتسب يعني إن شاء الله يأخذ الأجر على هذا الذي يفعله. بارك الله فيكم. النية لها تأثير في العمل والأجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم. لذلك الإنسان الذي يمشي إلى المسجد وفيه كذلك كثرة طرق الخير أبو منذر Ubay ibn Ka'ab erzählte, es gab einen Mann, der weiter als alle von der Moschee entfernt wohnte, doch niemals ein Gebet in der Moschee ausließ. Ich oder jemand anderes sagte zu ihm, warum kaufst du dir keinen Esel, auf dem du in der Dunkelheit und in der Hitze reiten konntest? Er sagte, ich will nicht, dass mein Haus näher bei der Moschee sein könnte. Ich bevorzuge, dass mein Gehen zur Moschee und meine Rückkehr von dort nach Hause zu meinem Vorteil aufgezeichnet würde. Der Prophet sagte zu ihm, Allah hat all das zu deinem Vorteil aufgezeichnet. In einer anderen Fassung heißt es, du erhältst, was du wünschst. Das heißt, was du rechnest mit dem Lohn ab, das du von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst, dann bekommst du das von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine schöne Überlieferung, weil das ein Beweis für uns ist, wenn man auch weit von der Moschee wohnt, das heißt nicht, dass man nicht in die Moschee kommt, dass man immer sagt, ja, ich wohne sehr weit, deshalb kann ich nicht in die Moschee. Diese Person war weit von der Moschee. Und diese Person hat jedes Gebet in der Moschee verrichtet. Obwohl die Sahaba auch noch etwas dazu, muss man sagen. Die Sahaba, die Gefährten von Propheten Muhammad s.a.w. haben gearbeitet. Sie haben gearbeitet, sie haben Religion praktiziert, sie haben den Islam gelernt und sie haben auch zum Islam aufgerufen und sie haben die Gebete in der Moschee verrichtet. Es gab natürlich Segen in der Zeit. Auf jeden Fall, diese Person war sehr weit von der Moschee. Man hat ihm gesagt, ja okay, kauf dir einen Esel, da kommst du schneller. Er hat gesagt, nein, ich möchte weit bleiben von der Moschee, aber ich möchte zu jedem Gebet kommen, weil ich damit rechne, dass Allah mir den Lohn gibt für mein Gehen in die Moschee und auch wenn ich zurückkehre. Der Prophet sagte ihm, ja, du bekommst das, was du dir wünschst oder was du, worauf du hoffst, dass du den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst. Das heißt, wenn man viele Schritte in die Moschee macht, dann bekommt man dafür großen Ajr von Allah, großen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala für das, was man gemacht hat. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة رواه البخاري المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. إذن طرق الخير كثيرة، طرق الخير كثيرة، حتى لو كانت 40 خصلة، قالوا خصلة أو خصلة. فمن هذه، من هذه أن الإنسان يعير أخاه غنى شاء أو عنز بحيث الثاني يحلبها ويأكل لبنها ثم يرجعها. هذا من الخير، من الخير. قد يكون بالنسبة لنا الآن الوضع كيف يعني؟ يعني مثلا لو واحد أعطيته حليب لبن فأنت لك بذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى. أبو محمد عبد الله ابن عمرو ابن العاص، möge Allah mit den beiden zufrieden sein, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, es gibt 40 Arten guter Taten, von denen die höchste, die ist eine milchgebende, Ziege auszuleihen. Wer auch immer eine dieser Taten vollbringt, in der Hoffnung auf Belohnung und der Zuversicht darauf, den wird Allah ins Paradies eintreten lassen. Das ist bei Al-Bukhari. Die guten Taten sind verschieden. Die sind nicht alle in einem Niveau, die sind nicht alle nur eine Art. Das wird in unserer Religion, es gibt nicht nur, dass man sagt, ja, das Gebet an sich selbst ist die guten Taten oder das Gute, nur mit dem Gebet kann man gute Taten haben. Oder nur mit Fasten und sowas. Nein, es gibt verschiedene Arten. Wie zum Beispiel, eine Person hat eine Ziege, diese Person gibt seinem Bruder. Diese Ziege leiht diese Ziege aus, damit der Bruder das Milch davon nimmt und dann gibt ihm das zurück. Das ist auch eine gute Tat. Jetzt in unserer Zeit, das ist schwer natürlich sowas zu machen, aber zum Beispiel, wenn du deinem Bruder Milch gibst, damit er das, das ist auch eine gute Tat. Aber hier gibt es etwas, was wichtig ist, und zwar, der Prophet sagte, Zuversicht darauf und Hoffnung auf Belohnung. Man hofft auf die Belohnung und man ist davon sicher, wenn man diese Handlungen macht, dann wird man von Allah subhanahu wa ta'ala den Lohn bekommen. Wenn man das macht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person den großen Lohn dafür geben. Das ist schön. وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة بشق تمرة متفق عليه يعني عند البخاري مسلم وفي رواية لهما أي البخاري مسلم عنه كذلك عن عدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة سنتقي النار ولو بشق تمرة طرق الخير كثيرة لأن الإنسان بالخير يطفئ الخطيئة بالصدقة مثلا يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وكذلك الصدقة أو الكلمة الطيبة وكل إنسان سيكلمه الله سبحانه وتعالى على حدة يوم القيامة لأنه سيلاقي حسابه فقال ما منكم من أحد هنا قال منكم ما قال الكل لأن الكافر لن يلقى الله سبحانه وتعالى إنما المؤمن سيكون ذلك فالمؤمن سيكلمه الله سبحانه وتعالى ما بينه وبينه ترجمان يعني كلا مباشرة فيقول له عبدي أتذكر يوم كذا لما فعلت كذا أتذكر كذا هذه الذي فعلت أنا غفرت لك فيقول له أتهزأ مني وأنت رب العالمين أتهزأ مني وأنت رب العالمين فالإنسان لما يكلمه الله سبحانه وتعالى فينظر أيمن يعني على اليمين فلا يرى إلا ما قدم شو قدم هو ماذا تصدق ماذا فعل ينظر إلى اليسار نفس الشيء ينظر أمامه فيرى بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة يعني خافوا النار ولو أن تتصدقوا بنصف التمرة بشق التمرة فمن لم يجد أن يتصدق فالكلمة الطيبة والكلمة الطيبة تشمل أمور كثيرة سواء نصيحة في الخير قراءة القرآن حديث ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة فيها حث على الخير هذا يجب أن أن يكون منهاجا للمسلم، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيكلمه والله سبحانه وتعالى سيحاسبه، وأنه من طرق الخير الكثيرة كلمة طيبة أو تصدق ولو بشيء قليل، مو ضروري. كما ذكرنا الحديث فيما سبق، سبق درهم 100,000، شان قد يتصدق الدرهم أحسن من أنه يتصدق من 100,000. فسبحان الله. عدي بن حاتم برستت شرط دين قفيت صلى الله عليه وسلم زاغا رتت اي فور دم هيدن فوير auch wenn es nur durch das geben einer halben dattel als almosen ist. Das war Bukhari Muslim. Nach einer anderen Version sagte Adi, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sagte, euer Herr wird sicherlich mit jedem von euch ohne Hilfe eines Dolmetschers sprechen. Dann wird jeder von euch zu seiner Rechten schauen, zu der rechten Seite schauen und nur seine Taten sehen. Und er wird zu seiner linken Seite schauen und nur seine Taten sehen. Er wird vor sich schauen und nur das Höllenfeuer vor sich sehen. Deshalb rettet euch gegen das Höllenfeuer oder vor Höllenfeuer, wenn es auch nur durch das Geben einer halben Dattel als Almosen sei. Und wenn selbst das nicht vorhanden ist, dann durch das Sprechen eines angenehmen Wortes oder guten Wortes. Das heißt, man sollte sich schützen vor der Hölle und retten vor der Hölle, indem man gute Taten begeht und indem man schlechte Taten nicht begeht, auch wenn das eine kleine Spende wäre. Weil die Spende, die löscht den Zorn oder die löscht die Sünde, wie auch das Wasser das Feuer löscht. Und hier erzählt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass jeder Gläubiger, Muslim, jeder Gläubige, der wird zu Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, direkt, ohne Dolmetscher. Und es gibt eine schöne Überlieferung. Der Prophet erzählt, Allah subhanahu wa ta'ala spricht ohne Dolmetscher zu einem Diener. Er sagt ihm, Allah sagt dem Diener, erinnerst du dich, als du das und das und das getan hast? Der Diener sagt, ja. Allah sagt, ich verzeihe dir. Erinnerst du dich an das und das und das? Ich verzeihe dir. Der Diener sagt ihm, du machst dich lustig über mich und du bist der Herr aller Welten? Also der Diener, der sagt, wieso sagt er mir verziehen? Aber Allah subhanahu wa ta'ala will dem Diener seine Gabe zeigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Diener bestrafen kann, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat es nicht getan. Deshalb, wenn man am letzten Tag kommt, dann guckt man recht. Dann sieht man die Taten, was man selber gemacht hat in diesem Leben oder was man gespendet hat und so weiter. Sieht man links das Gleiche, sieht man nach vorne zwischen den Händen, dann sieht man das Höllenfeuer vor sich. Das heißt, die Bedeutung ist sehr schön hier. Das bedeutet, du hast keine Wahl. Du brauchst nur gute Taten zu begehen. Weil deine Wahl dann am Ende die Hölle wird. Recht, was du getan hast. Links, was du getan hast. Recht gut, links schlecht. Vor dir die Hölle. Es gibt nichts zurück mehr. Da hast du nur diese Wahl. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, schützt euch oder der Hölle, auch wenn das durch Spenden oder Almosen geben von halben Dattel wäre. Wenn man aber nicht kann, sagt man, ich habe keinen halben Dattel auch zu geben. Dann gutes Wort sagen. Al-Kalima al-Tayyiba. Das gute Wort ist auch Almosen in unserer Religion. Was wird das gute Wort? Ein Ayah vom Koran erzählen, ein Hadith, ein schönes Wort sagen, damit der Mensch sich überlegt, einen guten Ratschlag geben, haben den Mensch sich überlegt und so weiter. Weil das in unserer Religion wichtig ist. Nicht, dass man immer denkt, ja, das hat kein Wirken, das hat keinen Sinn. Nein, man sollte versuchen und da wird man von Allah subhanahu wa ta'ala den Lohn, den großen Lohn auch von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Deshalb soll jemand aufpassen in diesem Zusammenhang und nicht die Hoffnung verlieren. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد إن أن عفوا يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم. الأكلة يعني مثل طعام الغداء أو طعام العشاء إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا العبد إذا حمد الله سبحانه وتعالى إذا حمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. وحمد الله عند يعني على الأكل والشرب هذا من آداب الطعام والشراب. فمن آداب الطعام والشراب أن يأكل الإنسان باليمين وأن يشرب باليمين ولا يأكل بالشمال ولا يشرب بالشمال. لما يأكل يقول بسم الله ولما يشرب يقول كذلك بسم الله. أن يأكل حلالا يأكل حلالا وأن يشرب حلالا وأن يأكل من حلال وأن يشرب من حلال وأن يأكل مما يليه أن يأكل مما يليه. وإذا انتهى طبعا وان يا اخوه الطعام والشراب ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم انما يقول فقط بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم في القران. اما الانسان لما ياكل ويشرب يقول بسم الله. اما في الشرب فيشرب ثلاثا او اكثر يعني ولا يشرب مثل مره واحده دفعه واحده. اما عندما يشرب يقول بسم الله يشرب ثلاثا ثم يقول قل الحمد لله. فلما يحمد الله إنما هنا يقر بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يرضى يرضى الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد. وانتبه هنا أكل وشرب الله يرضى عن العبد بها. فهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى. Anas überliefert, dass der Gesandte Allahs sagte, Allah hat wohl gefallen an dem, seine Diener, der Allah dankt, wenn er auch etwas isst oder trinkt, der Allah lobpreist. Wenn er etwas isst oder trinkt. Oder natürlich, das Hadith ist anders, aber da hat man sinnmäßig hier übersetzt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala ist wohl zufrieden mit dem Diener, wenn dieser Diener etwas gegessen hat und danach Allah Lob reißt oder etwas getrunken hat und danach Allah subhanahu wa ta'ala Lob reißt. Das ist in Sahih Muslim. Wenn man etwas isst oder etwas trinkt, sollte man Allah subhanahu wa ta'ala Lob reisen und danken für diese Gaben. Für einen Schluck Wasser oder ein Dattelstück oder etwas, sagt man Alhamdulillah. Wenn man das macht, dann ist das ein Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Diener zufrieden ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm wohl zufrieden ist und der bekommt Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala. Dazu gehört natürlich, dass man auch sich an die Regeln von Essen und Trinken hält. Und die sind viel, aber jetzt als Beispiel, wenn man mit Essen und Trinken anfängt, dann sollte man Bismillah sagen. Beim Essen und Trinken, man sagt nur Bismillah, man sagt nicht Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aufpassen. Nicht Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nur Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sagt man beim Koran lesen, nicht beim Essen und Trinken. Wenn man sagt Bismillah, da sollte man mit der rechten Hand essen, mit der rechten Hand trinken. Man sollte versuchen, im Sitzen zu essen und zu trinken. Wenn man wenn man trinkt, da sollte man drei Schlucke oder mehr machen. Nicht auf einmal einen Schluck. Und wenn das Essen oder Trinken heiß ist, dann sollte man warten und nicht darauf pusten. Wenn man fertig ist vom Essen trinken, sollte man Alhamdulillah sagen. Nur Alhamdulillah. Und wenn man das macht, dann bestätigt man hier, dass Allah der Schöpfer ist und der Herr. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala die Anbetung subhanahu wa ta'ala gebührt. Weil er uns gegeben hat, wir sind dankbar für seine Gaben. Und wenn wir dankbar sind, dann ist er mit uns zufrieden, subhanahu wa ta'ala. وعن أبي موسى الأشعري رضو الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة سبحان الله على كل مسلم صدق صدق في اليوم هنا الحديث على كل سلامي هنا على كل مسلم عندك 360 صدقة في اليوم أو 360 خير يجب أن يأتي به الإنسان شكرا لله على نعمة الله سبحانه على أنعم الله سبحانه وتعالى فإذا ما استطاع يتصدق بالمال ماذا يفعل؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق كان الصحابة يحملون لغيرهم ليس مشان أن يصيروا أغنياء مثلنا اليوم وإنما كان يحمل لغيره حتى يأخذ مال فيتصدق به راح يشتغل حتى يأتي مال ويتصدق يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع يعني ما استطاع يعمل ما تصدق قال يعين ذا الحاجة الملهوف إنسان عنده حاجة يريدها ملهوف فيها هذا فيه خير قال أرأيت إن لم يستطع ما وجد إنسان ذا حاجة ملهوف قال يأمر المعروف وينهى عن المنكر المعروف هو الخير يأمر المعروف قل اتق الله لا تفعل افعل كذا اعمل هذا فيه خير قال طيب أرأيت إن لم يفعل يعني ما استطاع ماذا يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة سبحان الله من أجمل الأمور في دين الإسلام أنه عندنا قاعدة إما تعمل خير أو تسكت عن الشر ولكن أن تكون من أهل الشر أعوذ بالله يا تعمل خير يا تسكت عن الشر لا تكون الثالث وهذا دليل على مثل هذا الأمر ما عندك تتصدق مال اعمل وتصدق ما عندك تعمل عين الآخرين في الخير ما تستطيع أمر معروف كلمة طيبة ما تستطيع كف عن الشر ولكن أنك ما تتصدق ولا تعين ولا تفعل شيء ورغم ذلك تأتي بالشر والعياذ بالله وتدعو إلى الشر فهذا من أسوأ الناس فنسأل الله السلام طرق الخير كثيرة ومنها الكف عن الشر هذا هو فحوى الحديث Abu Musa al-Ash'ari überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Muslim soll Sadaqa geben. Er wurde gefragt, und wenn man nichts besitzt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, dann soll er mit seinen Händen zu seinem eigenen Nutzen arbeiten und auch von diesem Verdienst Sadaqa geben. Er wurde gefragt, und wenn Und was ist, wenn er das nicht kann, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dann soll er Armen und Bedürftigen, nein. Dann soll er Leuten, die in Not sind und ihn brauchen, unbedingt helfen. Dann soll er jemandem, der nur in Not ist und ihn braucht, helfen. Da wurde gefragt, was ist, wenn er dazu nicht in der Lage ist? Der Prophet sagte, dann soll er andere auffordern, Gutes zu tun. Man sollte das Gute gebieten. Man fragte, wenn er auch das nicht machen kann. Der Prophet sagte, der soll sich von Bösem fernhalten. Das ist auch Sadaqa. Subhanallah. Der Prophet hat uns Kategorien gegeben in diesem Hadith. Du sollst jeden Tag als Dankbarkeit an Allah subhanahu wa ta'ala gute Taten, gute Handlungen bringen. Das haben wir in dem anderen Hadith von Abu Dharr. Der Prophet sagte, jeden Tag muss der Muslim so viele Almosen oder so viele gute Taten erbringen, wie die Zahl von den Knochen. Und die sind 360. Diese Zahl muss der Muslim hier gute Taten begehen. Man sagt jetzt, unter anderem sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man Almosen gibt. Ja, aber wenn man kein Geld hat, um Almosen zu geben, der Prophet sagte, der sollte arbeiten, etwas verdienen und davon auch spenden. Übrigens, die Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben als Laie gearbeitet, indem sie getragen haben, schwere Sachen für die anderen, damit sie Geld verdienen oder damit sie etwas verdienen, damit sie spenden. Das bedeutet, die haben hier verdient, nicht um sich zu bereichern, sondern um Spende davon zu geben. Ja, aber wenn man auch nicht arbeiten kann oder wenn man keine Arbeit findet, wenn man nichts verdienen kann, was sollte man machen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Diener sollte jemandem helfen, der in Not ist und der unbedingt ihn braucht. Das heißt, du siehst jemanden, der in Not ist, der braucht Geld, der braucht Hilfe, der braucht etwas, dann helfst du ihm. Dann hast du gute Tat begangen. Da hat man gesagt, ja, aber was ist, wenn er nicht kann? Der Prophet sagte, dann sollte er das Gute gebieten. Das Gute gebieten. Das Gute gebieten hat verschiedene Kategorien. Das ist in allen Bereichen. Man sollte das Gute gebieten, indem man sagt, ja, das ist besser so, oder das kann man so machen, das ist gut. So, da sagt man ein Ayah vom Koran, ein Hadith, damit die Person weiß, dass das gut ist. Und das ist das Gute gebieten. Ja, aber wenn man das nicht kann, was sollte man machen? Der Prophet hat die Lösung gegeben. Man sollte sich vom Bösen fernhalten. Man sollte nicht Böses tun und nicht Schlechtes tun und man sollte das Böse verlassen. Das heißt, unter anderem in den guten Taten braucht man immer etwas Positives zu tun. Wenn man das Positive nicht verwirklichen kann, dann sollte er sich von negativen Bösen fernhalten. Das ist in unserer Religion. Aber dass man nicht Gutes macht, nicht spendet, nicht beim Guten hilft und dann noch Böses tut, das ist das Schlimmste. Und das ist eine Person, die am schlimmsten ist. So gibt es Regeln im Islam. Wenn man Gutes tun kann, sollte man versuchen, das Gute zu tun. Wenn man aber nicht Gutes machen kann, sollte man sich vom Bösen fernhalten. Aber dass man das Böses tut und nicht Gutes macht, ja, Alhamdulillah. Und leider in unserer Zeit, wenige Leute verstehen diese Überlieferung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi وصحبه وسلم. بل في Leute denken, ja, man sollte tun alles, was man will. Oder man macht eigentlich alles, was man selber will, und man macht für sich selber Fatwa heutzutage, und man tut alles. So, ja, ist egal. Wenn man sagt, ja, das ist böse, aber das ist nicht gut, sagt man, ja, du verstehst das nicht, du weißt das nicht. Das ist die Antwort. Du verstehst das nicht, du weißt das nicht. اليوم في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم في زماننا صارت الأمور هكذا. قليل من الناس يفهم مثل هذه الأحاديث أو يعمل بها. قليل. وإذا قيل للإنسان يا أخي هذا الشر واتركه واقصر الشر، يقول لك أنت ما تفهم. أنت ما تعرف الأمور. طب من يعرفها؟ أليس الشر واضح؟ وليس الشر بين؟ فالإنسان إذا كان يريد يتصدق وما عنده مال، فإذا قصر عن الشر قد يكون أجره أكثر من أنه يعطي مال، يعطي مال. سبحان الله، شوفوا هذه قواعد عظيمة في الدين، هذه قواعد عظيمة في الدين، في أساس التعامل مع الآخرين. كيف يكون الإنسان، تصور المسلم لما يكون عنده هذا، إما خير أو أسكت عن الشر وأبعد عن الشر، كيف سنكون؟ سنكون من أفضل الناس، لكن لأنه ما عندنا مثل هذا الأمر، ما تعلمناه. عموما الإنسان يريد ينتقم في طبعه، والإنسان في طبعه يحب الانتقام، لكن المؤمن يحاول بارك الله فيكم أن يبتعد عن الانتقام وعن الشر قدر المستطاع، حتى ما يخسر نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. بارك الله فيكم. Etwas ist sehr wichtig hier zu verstehen. Der Islam, oder in dieser Religion, haben wir große Regeln, große Verhaltensregeln, wie man in diesem Leben leben sollte. Unter anderem diese Regeln. Subhanallah. Entweder Gutes tun, Gutes sagen, Gutes auffordern, Gutes fördern, oder aufhören und das Schlechte verlassen, fernhalten, fern sein vom Schlechten. Denke mal an eine Gesellschaft, die so ist. Entweder tut man gut, oder man zieht sich zurück. وهنا بارك الله فيكم القاعدة في هذه المسألة هي: إذا في خير الإنسان ينميه، إذا في خير الإنسان ينميه، إذا في خير الإنسان يعمل لجعله أكثر ولتكثير الخير. إذا في هذا الخير شيء خطأ، يحاول علاج خطأ بالحكمة وبالخير وليس بالشر، وأما الشر يحاول أن يعالجه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وآخر العلاج الكي. كثير من الناس حتى ما يفهم مثل هذه المسألة، أنه آخر العلاج أحيانا الكي، وأحيانا آخر العلاج هو قطع رجل أو قطع يد، أنه ما في. ومصلحة العامة أفرض وأوجب وأسمى من المصلحة الخاصة. هذه قواعد يا ليتنا لو تعلمناها في ديننا لكان وضع المسلمين غير. Es gibt eine Regel unter anderem, es gibt bei uns Regeln im Islam. Wallah, die sind große Regeln, die sind sehr schön. Es gibt eine Regel im Verhalten. Findest du etwas Gutes? Versuch mal, das Gute zu fördern. Versuche, das Gute mehr zu machen. Versuche, den Leuten, die gut machen, zu unterstützen, zu helfen. Gibt es in diesem Guten allgemein Kritik? Es gibt zwei Arten von Kritik. Eine aufbauende Kritik, damit das besser wird, das ist okay. Aber eine Kritik ist, damit man alles zerstört, das ist nicht richtig. Das ist, man sollte ja Geduld zeigen. Es gibt Gutes, aber es gibt dabei etwas, was nicht so gut ist. Sollte man hier das Gute fördern und das Schlechte, was man findet als schlecht, sollte man versuchen zu behandeln. Aber nicht das Schlechte zu, sozusagen, zu unterstützen und das Gute zu zerstören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Regel in diesem Zusammenhang. Das ist die Regel. Das heißt, wenn du Khair allgemein hast, dann versuchst du das besser zu machen, mehr zu machen, das zu fördern. Hast du das nicht, dann mach niemals Schlechtes oder dass dieses Khair weggeht. Und die zweite Sache ist, wie die wichtig ist, die Interesse der Gemeinschaft ist wichtiger als die eigene. Das bedeutet, das Wir-Gefühl ist wichtiger als Ich-Gefühl in unserer Religion. Und dass für alle das Gute gemacht wird, ist wichtiger als dass eine Person oder zwei Personen das alles bekommen, oder drei oder fünf oder zehn oder hundert. Und wenn man das Schlechte sieht, dann sollte man das Schlechte sozusagen behandeln. Behandeln heißt, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, so weiter. Aber am Ende gibt es eine letzte Lösung. Und das ist, dass man auch manchmal in Medizin ein Bein oder eine Hand schneidet. Sag mal, ja, da machst du eine Person hier ohne Hand, ohne Bein. Ja, sag mal, es gibt keine andere Möglichkeit. Entweder stirbt die Person oder diese Person wird immer, oder der Zustand dieser Person wird immer schlechter, oder schneidet man. Deshalb hier auch, es ist wichtig, durch diese Regel, barakallahu fikum, die wir hier haben, يُمْسِكُ عَنِ الشَّرْ فَإِنَّهَا صَدَقَى, soll er sich vom Bösen fernhalten, auch das ist Sadaq. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Und somit, barakallahu fikum, haben wir den Kapitel Nummer 13 zu Ende geführt, und das nächste Mal, inshallah, fangen wir mit Kapitel Nummer 14. Bi'ithnihi ta'ala. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا صار لك في دي بغيت نجلس يلا اذن في دي بغيت نجلس من انترنت نو اين زخن wegen seminar wegen unser seminar eigentlich wollten wir das am samstag machen aber es kann sein dass wir seminar entweder samstag oder sonntag wenn auch notweise machen wir am 13. Deshalb in diesen Barakallahu fikum, in diesen Tagen sagen wir Bescheid. Bis Mittwoch sage ich Bescheid, inshallah. Wegen Seminar. Wegen Fragerunde, Allahu alam. Ihr sollt warten, so ungefähr 20, 30 Minuten. Wenn ich wiederkomme, dann machen wir. Wenn ich nicht komme, dann bis morgen, inshallah. Subhanakallahu alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.